Toleranz, Toleranz, tolerant und geisteskrank. Toleranz, Toleranz, tolerant und geisteskrank. Toleranz und geisteskrank. Immer toleranter, immer geisteskranker. Heute tolerant und heute schon fremd in meinem Land.